Erster Levi hatte drei Söhne, Gerson, Kahat und Merari. Zweiter die Söhne von Gerson hießen Libni und Simei. Dritter die Söhne von Kahat hießen Amram, Jisa, Hebron und Uziel. Vierter die Söhne von Merari hießen Maheli und Musi. Das sind die Familien von Levi. Fünfter Gerson war der Vater von Libni. Libni war der Vater von Jahat. Jahat war der Vater von Simna. Sechster Simna war der Vater von Jo. Jo war der Vater von Ido. Ido war der Vater von Sera. Sera war der Vater von Jetrai. Siebter Kahat war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Korah. Korah war der Vater von Assir. Achter Assir war der Vater von Elkanah. Elkanah war der Vater von Ebiasaph. Ebiasaph war der Vater von Assir. Neunter Assir war der Vater von Tahat. Tahat war der Vater von Uriel. Uriel war der Vater von Ussia. Ussia war der Vater von Sol. Zehnter die Söhne von Elkanah hießen Amasai und Ahimot. Elfter Elkanah war der Sohn von Ahimot. Zophai war der Sohn von Elkanah. Nahat war der Sohn von Zophai. Zwölfter Eliab war der Sohn von Nahat. Jeroham war der Sohn von Eliab. Elkanah war der Sohn von Jeroham. Samuel war der Sohn von Elkanah. 13. Samuel hatte zwei Söhne. Der erste Sohn hieß Joel. Der zweite Sohn hieß Abia. 14. Merari war der Vater von Maheli. Maheli war der Vater von Libni. Libni war der Vater von Simei. Simei war der Vater von Ussa. 15. Ussa war der Vater von Simea. Simea war der Vater von Haggia. Haggia war der Vater von Asaja. 16. David suchte Männer für die Musik aus. Sie sangen im Haus von Gott. Das war, nachdem die heilige Kiste dort war. 17. Sie sangen vor dem Zelt von Gott. Später baute Salomo den Tempel in Jerusalem. Sie machten ihre Arbeit nach den Regeln. 18. Diese Männer machten die Arbeit. Heman war ein Sänger. Er war der Sohn von Joel. Joel war der Sohn von Samuel. 19. Samuel war der Sohn von Elkanah. Elkanah war der Sohn von Jeroham. Jeroham war der Sohn von Eliel. Eliel war der Sohn von Toa. 20. Toa war der Sohn von Zuf. Zuf war der Sohn von Elkanah. Elkanah war der Sohn von Mahat. Mahat war der Sohn von Amasai. 21. Amasai war der Sohn von Elkanah. Elkanah war der Sohn von Joel. Joel war der Sohn von Asaja. Asaja war der Sohn von Zephania. 22. Zephania war der Sohn von Tahat. Tahat war der Sohn von Assir. Assir war der Sohn von Ebiasaph. Ebiasaph war der Sohn von Korah. 23. Korah war der Sohn von Jisa. Jisa war der Sohn von Kahat. Kahat war der Sohn von Levi. Levi war der Sohn von Israel. 24. Asaf war der Bruder von Heman. Er stand rechts von ihm. Asaf war der Sohn von Berechja. Berechja war der Sohn von Simea. 25. Simea war der Sohn von Michael. Michael war der Sohn von Basea. Basea war der Sohn von Malchia. 26. Malchia war der Sohn von Etni. Etni war der Sohn von Sera. Sera war der Sohn von Adaja. 27. Adaja war der Sohn von Isen. Isen war der Sohn von Simmer. Simmer war der Sohn von Simmai. 28. Simmai war der Sohn von Jahat. Jahat war der Sohn von Gerson. Gerson war der Sohn von Levi. 29. Isen stand auf der linken Seite. Er war aus der Familie von Merari. Isen war der Sohn von Kisi. Kisi war der Sohn von Abdi. Abdi war der Sohn von Maluch. 30. Maluch war der Sohn von Hasabja. Hasabja war der Sohn von Amazia. Amazia war der Sohn von Hilkia. 31. Hilkia war der Sohn von Amzi. Amzi war der Sohn von Bani. Bani war der Sohn von Sema. 32. Sema war der Sohn von Maheli. Maheli war der Sohn von Musi. Musi war der Sohn von Merari. Merari war der Sohn von Levi. 33. Die anderen Leviten halfen auch im Haus von Gott. Sie hatten viele Aufgaben. 34. Aaron und seine Söhne brachten Opfer. Sie arbeiteten am Altar. Sie folgten den Regeln von Mose. Mose war der Diener von Gott. 35. Das sind die Söhne von Aaron, Eliasar, Pinehas und Abisur. 36. Dann kamen Buki, Ussi und Seraya. 37. Dann kamen Merajud, Amaya und Ahitub. 38. Dann kamen Zadok und Ahimaaz. 39. Das sind die Orte, wo sie wohnten. Die Familie von Kahat bekam zuerst Land. 40. Sie bekamen die Stadt Hebron in Juda. Sie bekamen auch das Grasland um die Stadt. 41. Aber die Felder und Dörfer gehörten Kaleb. Kaleb war der Sohn von Jefunne. 42. Die Söhne von Aaron bekamen Hebron. Das war eine Stadt zum Schutz. Sie bekamen auch Libna, Jetin und Esthemoa. 43. Sie bekamen auch Holon und Debir mit ihrem Grasland. 44. Sie bekamen auch Asan, Jutta und Beth-Semes mit ihrem Grasland. 45. Vom Stamm Benjamin bekamen sie Gibeon, Geba, Alemet und Anatot. Das waren insgesamt 13 Städte. 46. Die anderen Leute von Kahat bekamen 10 Städte. Diese Städte kamen von Ephraim, Dan und Manasse. 47. Die Leute von Gerson bekamen 13 Städte. Diese Städte kamen von Issachar, Asser, Naphtali und Manasse. 48. Die Leute von Merari bekamen 12 Städte. Diese Städte kamen von Ruben, Gad und Sebulon. 49. So gaben die Israeliten den Leviten Städte und Grasland. 50. Die Stämme Juda, Simeon und Benjamin gaben diese Städte. 51. Einige Familien von Kahat bekamen Städte vom Stamm Ephraim. 52. Sie bekamen Sichem als Stadt zum Schutz. Sie bekamen auch Geser mit seinem Grasland. 53. Sie bekamen auch Jokmeam und Beth-Horon mit ihrem Grasland. 54. Sie bekamen auch Ayalon und Gadrimmen mit ihrem Grasland. 55. Vom halben Stamm Manasse bekamen sie Tanach und Chiblim. Das war für die restlichen Familien von Kahat. 56. Die Leute von Gerson bekamen Golan und Astaroth von Manasse. 57. Vom Stamm Issachar bekamen sie Kedes und Dabrat. 58. Sie bekamen auch Ramoth und Anem mit ihrem Grasland. 59. Vom Stamm Asser bekamen sie Misial und Abdon. 60. Sie bekamen auch Helkat und Rehob mit ihrem Grasland. 61. Vom Stamm Naphtali bekamen sie Kedes, Hamoth und Kirjatheim. 62. Die Leute von Merari bekamen Remono und Tabor von Sebulon. 63. Auf der anderen Seite vom Jordan bekamen sie Städte von Ruben. Das waren Bezer und Jazer. 64. Sie bekamen auch Kedemot und Mephat mit ihrem Grasland. 65. Vom Stamm Gad bekamen sie Ramoth und Mahanaim. 66. Sie bekamen auch Hesbon und Jaza mit ihrem Grasland.